Das Verlagswesen in den USA ist hungrig nach benutzergenerierten Inhalten. Spätestens seit die skurrile Katzenseite I Can Has Cheeseburger 13 Wochen lang auf der New York Times Bestsellerliste stand. Mehr als 100.000 Exemplare verkauften sich. Die verantwortliche Literaturagentin Kate McKean hat schon ein Nachfolgebuch verkauft. What makes authors who are blogging attractive? Das Blog ist sehr populär, also gibt es eine Leserschaft für das Buch. Die Autoren können auch auf ihrem Blog Werbung machen und schreiben, kauft mein Buch. Es ist ein Krisenphänomen. Man versucht halt, Geld aus einem Projekt herauszuholen. Und wie? Angeblich hat Jessica Amazon zum Beispiel einen Buchvertrag für einen sechsstelligen Betrag unterzeichnet. Einzelheiten verschweigt sie. Ihr Blog heißt This is why you're fat und zeigt Fotos von ekelhaft fettigen Mahlzeiten. Schinken, Schokoladenkuchen oder eine Pizza, belegt mit Pommes frites und Hotdogs. From day one. Am ersten Tag schon hatten wir über 1 Million Besucher und von da an ging es so weiter. Und schon in der ersten Woche haben sich 10 Agenten und 5 Verlage bei uns gemeldet. Wir vereinbarten Treffen und entschieden uns schließlich für einen Verlag. Die Werbung für die eigene Seite lehnt sich an virale Marketingstrategien an. Ein paar Mails an Freunde schicken, ein bisschen elektronisches Gezwitscher auf Seiten wie Twitter oder BuzzFeed und den Rest erledigen im Glücksfall die sozialen Netzwerke des Web 2.0. Nur die rechte Frage gilt es zu bedenken, warnt Kate McKean. Man benötigt von allen, die Inhalte eingereicht haben, eine Erlaubnis zur Veröffentlichung. Das kostet viel Zeit. Es ist der aufwendigste Schritt in der Buchproduktion. Jessica Amazon hatte es da einfacher. Auf ihrer Seite musste man von Anfang an zustimmen, dass man alle Rechte an den eingeschickten Fotos abgab. Ist das nicht digitaler Raubtierkapitalismus? Die einen schaufeln die Inhalte zusammen und der Blogbesitzer schaut zu und streicht am Ende die Gewinne ein? Jessica Amazon winkt ab. Der Blogbesitzer müsse die chaotischen Einsendungen ordnen, die brauchbaren Inhalte herauswischen und bearbeiten, sodass das Blog wiedererkennbar sei. We have a number of contributors, for example. Einige der Leute, die uns Fotos geschickt haben, wollen nun auch eigene Bücher herausbringen. Normalerweise wären ihre Fotos auf der eigenen Facebook-Seite versauert. Nun bringen wir diese Leute in die Verlagswelt. Sie können bei Verhandlungen über eigene Bücher sagen, von mir gibt's schon was im Internet und in einem anderen Buch. Den Ideen sind keine Grenzen gesetzt. Das Fail-Blog beispielsweise zeigt Schreibfehler auf öffentlichen Schildern oder peinliche Pannen. Die Seite Postcards from your Mama erheitert mit Briefen, E-Mails oder sogar SMSen zwischen Müttern und Töchtern. Allerdings droht gerade im Netz die Gefahr, dass die Leser längst die Lust verloren haben, bevor das Buch im Laden liegt, weiß Kate McKean. Die Produktzyklen im Verlagswesen sind natürlich unendlich langsam. Man muss die Bücher schnell herausbringen. Aber ich versuche, eher langlebige Bücher zu veröffentlichen. Ein Katzenbuch wird immer etwas für Katzenliebhaber sein. With I Can Ask Cheeseburger, they're cats, you know, and cat books have sold perennially. Und damit auch Käufer erreichen, die die Internetseite vielleicht gar nicht kennen. Das Buch habe auch den Mehrwert, dass dort bislang unveröffentlichtes Material gedruckt werden könne. Das könnte längst nicht das Ende des Trends sein. Sofern Inhalt, Design und Käuferschaft stimmen, könnte sogar das Wortgeschnipsel von Twitter zwischen 2 Buchdeckel gepresst werden, prophezeit Agentin Kate McKean. Aber mal ehrlich, vom Blog zum Buch, ist das nicht ein totaler Retro-Trend? Nein, meint Bloggerin Jessica Amazon. There's a huge irony in new media where es liegt eine große Ironie in allem. Die Printmedien sterben und dann will doch jeder einen Buchvertrag. Ich glaube, das Gedruckte legitimiert alles stärker. Letzten Endes will doch jeder seinen Namen gedruckt sehen. Blog,